Ich bin deshalb nicht vermessen genug, vor ihm über politische Dinge zu sprechen, sondern ich will mich darauf beschränken, einen ganz kurzen Rechenschaftsbericht über die Leistungen des Kriegswinterhilfswerkes des vergangenen Jahres des deutschen Volkes vor der ganzen Nation abzulegen. Es ist für mich auch eine stolze Freude, diesen Rechenschaftsbericht der deutschen Nation auch wieder zu ihrem Stolz und der Welt als eine sehr drastische Belehrung über ihre Unbelehrbarkeit und über ihre Irrtümer über das deutsche Volk zur Kenntnis bringen zu können. Das Gesamtaufkommen des Kriegswinterhilfswerkes 1940-41 beträgt 916.240.000 Mark. Und zwar gegenüber einem Gesamtaufkommen des vorangegangenen ersten Kriegswinterhilfswerkes von 681 Millionen. Das bedeutet also eine Steigerung von 235 Millionen in einem Jahr. Allein an den Opfersonntagen des Kriegswinterhilfswerkes wurde eine Summe von 164 Millionen Reichsmark aufgebracht. Das ist genau das Doppelte von dem, was im Vorjahr an den Eintopfsonntagen vom deutschen Volke gespendet wurde. Im vergangenen Kriegswinterhilfswerk wurden 442 Millionen WHW-Abzeichen abgesetzt. Das deutsche Volk hat damit das Gesamtergebnis aller Kriegshilfswerke 1940-41 zusammengerechnet, also einschließlich Winterhilfswerk, Deutsches Rotes Kreuz, Beiträge zur NSV, an jedem Tage des soeben abgelaufenen Opferjahres aus eigenem Antrieb und freiwillig rund 4 Millionen Reichsmark für soziale Zwecke täglich aufgebracht. Insgesamt haben wir Deutschen in den letzten 8 Jahren für das Winterhilfswerk die riesenhafte Summe von über 4 Milliarden Reichsmark geopfert. Das ist so viel, um nur ein Beispiel zu nennen, wie die gesamten Staatsausgaben der Schweiz im Laufe von 10 Jahren. Alljährlich zwar schnellten die Opferergebnisse des Winterhilfswerkes um ein beträchtliches in die Höhe. Die gewaltigste Steigerung aber brachte das zweite Kriegswinterhilfswerk, das den bisher größten jährlichen Zuwachs noch mit 95 Millionen Reichsmark übertrifft. Es ist ein unbestreitbarer Erfolg der nationalsozialistischen Volks- und Staatsführung der letzten 8 Jahre, wenn diese großen Summen in erster Linie nicht zur Linderung von Nöten aufgewendet werden müssen. Wir waren in der glücklichen Lage, nicht nur Elend beseitigen zu müssen, sondern kommende Not vorbeugend verhindern zu dürfen. Nahezu 2/3 des Gesamtaufkommens des Kriegswinterhilfswerks, nämlich rund 600 Millionen, konnten als Zuwendung an die Hilfswerke der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt abgeführt werden, während das letzte Drittel zur Linderung von Not vor allem in den neu zum Reich gekommenen Gebieten aufgewendet wurde. Für die ostmärkischen Gaue, das Sudetenland, Ostoberschlesien, ferner für das Elsass, für Lothringen und Luxemburg wurden Betreuungsmaßnahmen in größtem Umfange durchgeführt. Die Zuwendungen für diese Gebiete im Rahmen des zweiten Kriegswinterhilfswerkes wurden noch über den 1. April hinaus bis zum 31. August 1941 fortgesetzt. Insgesamt wurden aus den Mitteln des Kriegswinterhilfswerks für diese Zwecke ein Betrag von 55 Millionen Mark aufgewendet. Der Kreis der Betreuten ist im Jahre 1940-41 um weitere 56.000 auf rund 5.900.000 Volksgenossen gesunken. Auch der letzte irgendwie noch arbeitsfähige Volksgenosse ist in den Produktionsprozess eingespannt und hat seinen regelmäßigen Lohn und ausreichendes Einkommen. Die nationalsozialistische Volkswohlfahrt hat von Anbeginn ihrer Tätigkeit das Ziel ihrer Arbeit in der Bewahrung und Förderung aller gesunden Glieder des deutschen Volkes gesehen. Für die Kriegsarbeiter NSV beansprucht diese Zielsetzung ganz besondere Geltung. Denn der Vernichtungswille des Feindes richtet sich nicht allein gegen die deutsche Wehrmacht und Staatsgewalt. Er will darüber hinaus das deutsche Volk in seiner Substanz vernichtend treffen. Im Mittelpunkt dieser fortgesetzten Betreuung und Förderung stehen Mutter und Kind. Ihnen gilt besonders jetzt, da ungezählte Familienväter zum Wehrdienst oder sonstigem Kriegsdienst einberufen sind, alle Pflege, Sorgfalt und Unterstützung, deren wir überhaupt nur fähig sind. Um der berufstätigen Mutter die Sorge der Unterbringung und Erziehung ihrer Kinder abzunehmen, hat die nationalsozialistische Volkswohlfahrt die Zahl ihrer Kindertagesstätten während des Krieges stark erhöht und unterhält heute insgesamt 23.000 Kindergärten. Das größte Bauwerk der Welt, das in Nürnberg entstehende deutsche Stadion, könnte mit seinen 420.000 Plätzen nicht einmal die Hälfte der täglich in unseren Kindergärten betreuten Kinder aufnehmen. Mit der Zunahme der Luftangriffe auf die deutsche Zivilbevölkerung im September 1940 wurde auf Befehl des Führers zur Sicherung des Lebens und der Gesundheit unserer Jugend und unserer Mütter aus den besonders gefährdeten Gebieten die erweiterte Kinderlandverschickung durchgeführt. Im Rahmen dieser Aktion wurden 1,5 Millionen Kinder und über 150.000 Mütter mit rund 65.000 Säuglingen und Kleinkindern zur Erholung aufs Land verschickt. Zur Verschickung dieser Personen waren rund 2.000 Sonderzüge erforderlich. Die Größe dieser Leistung wird einem besonders deutlich, wenn man sich vorstellt, dass sich in der Sowjetunion 2 Millionen Kinder verwahrlost im Lande herumtreiben und von wildem Raub und Diebstahl leben. Allein in den Kohlenbergwerken des Donetzbeckens müssen 4.000 Kinder schwerste Fronarbeit verrichten, während in Deutschland seit Kriegsbeginn täglich 2.100 Kinder zur Erholung fahren. Diese Ziffer entspricht nach einer amtlichen Sowjetstatistik etwa der Zahl der täglichen Abtreibungen in der Sowjetunion. Vom Jahre 1933 bis heute wurden 5,7 Millionen Kinder zur Erholung aufs Land gebracht. Hinzu kommen 500.000 Mütter mit über 100.000 Säuglingen und Kleinkindern. Während Deutschland diese großen Sozialaufgaben meistert, setzen die sowjetischen Menschenverführer die Arbeitszeit für 12- bis 14-jährige Kinder auf 14 bis 16 Stunden herauf und zwingen mit terroristischen Gewaltmitteln ihre hungernde Jugend zu unmenschlichen Arbeitsleistungen. Selbst eine amtliche sowjetische Statistik muss zugeben, dass in der Sowjetunion unter 60 Millionen Jugendlichen über 35 Millionen als tuberkulös zu betrachten sind. Die Bolschewisten kennen selbstverständlich auch keinen Schutz der werdenden Mutter. Während bei uns jede werdende Mutter 6 Wochen vor ihrer Entbindung die Arbeit bei weitergehender Bezahlung niederlegen muss, rühmt sich die Sowjetpropaganda, dass die Zwangsleistungen der Frauenarbeitsbrigaden oft diejenigen der männlichen Sklaven um ein Mehrfaches übersteigen. 750.000 werdende Mütter und Wöchnerinnen dagegen wurden seit Kriegsbeginn von der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt betreut und gesund erhalten. Die Hilfs- und Beratungsstellen der NSV werden durchschnittlich im Monat von 600.000 Müttern besucht. Diese riesenhafte, in wenigen Zahlen die Aufgabe zu bewältigen, war nur dadurch möglich, dass sich die besten Kräfte der Volksgemeinschaft in den Dienst dieses größten Sozialwerkes aller Zeiten stellten. 1.100.000 Mitarbeiter standen der NSV im August 1939 zur Verfügung. Bis zum 30. April 1941 erhöhte sich ihre Zahl auf 1.165.000. Allein was die Hunderttausende von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Sammlern an freier Zeit zur Verfügung stellen, ist ein beachtliches Opfer, das noch eindrucksvoller wird, wenn man bedenkt, welche Summe zusätzlich sozialen Fürsorgezwecken zugeführt werden kann, wenn die ganze große Helferschar der NSV und des Winterhilfswerkes fast auf jegliche Besoldung freiwillig verzichtet. Dennoch nicht ein vom 100 der in der NSV tätigen Helfer und Mitarbeiter ist besoldet. Während sich in Deutschland eine freiwillige Millionenarmee für die Wohlfahrt des Volkes einsetzt, ist in der Sowjetunion in der GPU eine Millionenorganisation geschaffen worden, allein zur Bespitzelung und Terrorisierung einer wehrlosen Bevölkerung. Die besonderen Kriegsaufgaben machten eine Verstärkung des Einsatzes an Volks- und gesundheitspflegerischen Fachkräften erforderlich, deren Zahl vom 31. August 1939 bis zum 30. April dieses Jahres von 40.000 auf 65.000 anwuchs. Außerdem galt es, die Arbeit jedes Einzelnen zu intensivieren, da über 120.000, das sind etwa 15 von 100, der männlichen Mitarbeiter unserer sozialen Massenorganisationen zum Wehrdienst einberufen wurden. Dass sich das deutsche Volk zu dieser Arbeit in der NS-Volkswohlfahrt bekennt, findet in dem ungewöhnlichen Ansteigen der Mitgliederzahl, die seit Kriegsbeginn um weit mehr als 2,5 Millionen gewachsen ist, seinen eindeutigen Ausdruck. Während die NSV bei Kriegsbeginn 11.900.000 Mitglieder zählte, betrug ihre ständig noch wachsende Zahl schon am 30. April 1941 14.600.000. Es entspricht also allein die Mitgliederzahl dieses deutschen Fürsorgewerkes der Zahl der Einwohner der von unseren Truppen besetzten baltischen Staaten und der weißruthenischen Gebiete zusammen. Das alles sind Zahlen, die für sich sprechen. Sie bedürfen gar keines Kommentars. Sie geben einen überzeugenden Beweis für die innere Geschlossenheit und für den Sozialismus der Tat im deutschen Volke. Beim Jahresabschluss dieses grandiosen Hilfswerkes fühle ich mich verpflichtet, all den vielen Hunderttausenden von Helfern, deren uneigennütziger Arbeit diese imposante Leistung in der Hauptsache zuzuschreiben ist, besonders herzlich zu danken. Sie haben sich mit größtem Idealismus trotz des Krieges und der mit ihm verbundenen erhöhten Anforderungen für das Winterhilfswerk zur Verfügung gestellt. Das Winterhilfswerk ist sowohl in seinen Leistungen materieller als auch ideeller Natur auf Freiwilligkeit aufgebaut. Das gerade gibt ihm seinen ausgeprägt sozialistischen Charakter. Es ist eine Demonstration unserer Volksgemeinschaft im besten Sinne des Wortes. Das großartige Ergebnis, das im Winter 1940-41 erzielt wurde, mag damit auch der Front zeigen, welche Gesinnung die Heimat erfüllt. Es soll der Front ein Beweis dafür sein, dass, während sie für die Freiheit der Nation kämpft und ihr Leben einsetzt, die Heimat in unermüdlichen Opfersinn bestrebt ist, ihr dafür zu ihrem Teil ihren Dank und ihre Bewunderung zum Ausdruck zu bringen. Dieser Gemeinschaftssinn, der Front und Heimat zu den geschichtlichen Leistungen des Krieges befähigt, soll auch für die Zukunft die Grundlage unserer Arbeit und unseres Kampfes sein. Gibt es nun einen überzeugenderen Beweis für die innere Festigkeit der deutschen Heimatfront als die eben verlesenen, nüchternen, aber doch so vielsagenden Zahlen? Müsste nach diesem Beweis nicht die ganze Welt und selbst das feindliche Ausland endgültig einsehen, dass es ein vergeblicher Versuch bleiben wird, das deutsche Volk aufzuspalten oder von seinem als richtig erkannten Weg abzudrängen oder etwa gar von seinem Führer zu trennen? Denn an diesen Zahlen kann gar nicht gezweifelt werden. Sie sind beweiskräftig, weil sie sich täglich in soziale Leistungen umsetzen und ungezählte Millionen Menschen in Deutschland in den Genuss dieser Leistungen kommen. Was hat die Londoner Plutokratie dem entgegenzusetzen? Nichts als verlogene soziale Phrasen und lügnerische Versprechungen. Sie redet nur von dem, was sie nach dem Kriege tun wird. Aber sie hat ihre Zeit verpasst. Im Jahre 1918 war ihr die unwiederbringliche Chance gegeben, Europa sozial und national neu zu ordnen. Sie hat diese Chance nicht wahrgenommen und muss deshalb nach einem geschichtlichen Gesetz von der Bühne der Entscheidungen abtreten.